21. Gesang. Die Schlacht am Fluss. Doch als sie nun an die Furt des herrlich fließenden Xanthos kamen, des wirbelnden Stromes, den Zeus der Unsterbliche zeugte, trennte sie der Pelide und hetzte die einen zur Ebene hin zur Stadt, da, wo die Achaier entsetzt waren geflohen, erst am vorigen Tag, als Hektor der Strahlende raste. Dort strömten vorwärts die einen, sich flüchtend. Da breitete Hera vor sie dichten, hemmenden Nebel. Die andere Hälfte wurde gedrängt in den Fluss, den silberstrudelnden Tiefen. Laut klatschend fielen hinein sie, es rauschten die reißenden Fluten und mächtig hallten rings um die Ufer. Mit angstvollen Schreien schwammen sie hierhin und dorthin, herumgewirbelt in Strudeln. So wie unter dem Ansturm des Feuers Heuschrecken aufschwirren, hin zum Flusse zu fliehen, doch verbrennt sie das rastlose Feuer, das sich plötzlich erhob, und sie ducken sich unter das Wasser, so wurde von Achilleus die brausende Strömung des tiefen, wirbelnden Xanthos erfüllt, durcheinander von Pferden und Männern. Aber der Zeus-Entsprossene ließ den Speer dort am Ufer, an Tamarisken gelehnt, und sprang hinein wie ein Daimon, nur mit dem Schwert bewehrt, im Innern sinnend auf Schlimmes, und er schlug rings um sich her, und schmähliches Stöhnen erhob sich von den vom Schwerte Geschlagenen, vom Blut färbte rot sich das Wasser. Wie vom Delphin, dem mächtigen Untier, die anderen Fische flüchtend, die Winkelfüllen des Hafens, der gut ist zum Ankern, angstvoll, denn gierig verschlingt er jeden, den er geschnappt hat, also duckten die Troer sich in des furchtbaren Flusses Strömung unter die Böschung. Doch der, ermattet vom Töten, las ein Dutzend lebender Jünglinge aus dem Flusse, um zu sühnen des Patroklos Tod, des Menoitios Sohnes. Diese zog er heraus, schreckbetäubt wie die Kälber der Hindin, band ihnen hinten die Arme mit gut geschnittenen Riemen, die sie über den Leibröcken trugen, den kräftig gezwirnten, und gab sie den Gefährten, dass die zu den Schiffen sie führten. Der aber stürzte erneut los, weiter zu morden begierig. Da stieß er auf des Dardaniden Priamos Sohne, der aus dem Flusse floh, Lykaon. Den hatte er selber einst gefangen und fortgeführt mit Gewalt aus des Vaters Garten bei einem nächtlichen Streifzug. Der schnitt mit ehernem Messer junges Gezweig der Feigen, draus Wagengeländer zu schaffen. Unverhofft aber ereilte ihn da zum Unglück Achilleus. Damals verkaufte er ihn in die trefflich errichtete Lemnos, ließ ihn zu Schiff dorthin fahren, und Jasons Sohn gab den Kaufpreis. Von dort kaufte ihn frei ein Gastfreund aus Imbros, viel zahlend, Aethion, und schickte ihn fort nach dem stolzen Arisbe. Heimlich entfloh er von dort und gelangte ins Haus seines Vaters, und 11 Tage erfreute er dort sein Herz an den Seinen nach seiner Rückkehr aus Lemnos. Aber am 12. warf wieder ihn ein Gott in Achilleus Hände. Der sollte ihn schicken, in das Haus des Hades zu gehen, obgleich er nicht wollte. Doch als ihn nun bemerkte der fußschnelle edle Achilleus, nackt, ohne Helm und Schild, und er hatte auch keine Lanze, alles hatte er von sich geworfen, vom Schweiß hart gepeinigt, wie er floh aus dem Fluss, und Entkräftung lähmte die Knie. Da sprach er nun gereizt zu seinem mutigen Herzen: »Nein doch, ein großes Wunder sehe ich da mit den Augen. Wirklich, die Troer, die tapferen Stolzen, die ich getötet, werden wiederum auferstehen aus dem düsteren Dunkel, so wie auch dieser zurückkam. entronnen dem grausamen Tage, in die hochheilige Lemnos verkauft, und nicht barg ihn der grauen Salzflut Tiefe, die viele doch wider Willen zurückhält. Auf denn, so soll er auch die Spitze unseres Speeres kosten, damit ich sehe in meinem Geist und erfahre, ob er ebenso auch von dort wieder kommt, oder ob ihn die fruchtspendende Erde behält, die den Stärksten zurückhält. Also sann er wartend. Doch schreckbetäubt nahte ihm jener, seine Knie zu umfassen erpicht, denn er wünschte von Herzen zu entrinnen dem schlimmen Tod und dem schwarzen Verhängnis. Ja, da hob er den langen Speer, der edle Achilleus, ihn zu durchstoßen, doch der unterlief ihn und faßte sich bückend seine Knie, und die Lanze, die über den Rücken hin schwirrte, stak in der Erde, voll Gier am Menschenfleisch sich zu sättgen. Der aber faßte mit einer Hand seine Knie und flehte, und mit der andern hielt fest er beharrlich die spitzige Lanze und fing an und sprach zu ihm die gefiederten Worte: »Bei deinen Knien fleh ich, Achilleus, scheu mich, hab Mitleid, wie ein Bittsteller bin ich für dich, Zeus Genährter, zu scheuen. Denn bei dir als dem Ersten genoss ich das Korn der Demeter an dem Tag, als du mich im trefflich geordneten Garten fingst und mich verkauftest, getrennt von Vater und Freunden nach der hochheiligen Lemnos, ich 100 Rinder dir eintrug. Gegen den dreifachen Preis ward ich freigekauft. Jetzt, der 12. Morgen, ist dies für mich, seit ich nach Ilios hinkam, nach vielen Leiden, und wieder gab mich das widrige Schicksal dir in die Hände. Ich muß wohl Zeus, dem Vater, verhaßt sein, der mich dir wiedergab. Nur zu kurzem Leben gebar mich Laotoe, die Mutter, die Tochter des Altes, des Greisen, Altes, der über die Leleger herrscht, die das Kämpfen so lieben, hoch auf Pedasos steiler Burg am Fluss Satnioeis. Dessen Tochter zur Frau hat Priamos nebst vielen andern. Ihr entstammen wir zwei, und beide wirst du nun köpfen. Einen bezwangst du bereits inmitten der vordersten Kämpfer, Polydoros, den Gottgleichen, mit der Schärfe des Speeres. Jetzt aber hier wirst du mir zum Verderben. Ich mag ja nicht glauben, zu entgehen deiner Hand, da mich hergeführt hat ein Daimon. Noch etwas anderes will ich dir sagen, und du prägst ins Herz dir: Töte mich nicht, denn ich bin kein leiblicher Bruder des Hektor, der dir deinen Gefährten erschlug, den Sanften und Starken. Also sprach des Priamos strahlender Sohn zu Achilleus, ihn anflehend mit Worten, doch gnadenlos klang dessen Stimme: Narr, stell kein Lösegeld mir in Aussicht, erwähne es nicht weiter. Ehe Patroklos nämlich dem Tag des Schicksals gefolgt ist, war ich im Herzen geneigter, die Troer auch einmal zu schonen, und viele habe ich verkauft, nachdem ich sie lebend gefangen. Aber jetzt kommt keiner davon mit dem Leben, wen immer mir vor Ilios hier ein Gott in die Arme lässt laufen von allen Troern, zumal aber von des Priamos Söhnen. Also, Freund, stirb auch du. Was jammerst du denn so erbärmlich? Starb doch Patroklos auch, der dir war weit überlegen. Siehst du denn nicht, wie auch ich schön bin und von stattlicher Größe? Edlem Vater entstamm ich und einer göttlichen Mutter, aber auch mir steht der Tod bevor und das mächtige Schicksal. Kommen wird sicher ein Morgen, ein Abend oder ein Mittag, wo dann einer auch mir in Kampfwut wird nehmen das Leben, ob mit dem Speer er mich trifft, ob mit dem Pfeil von der Sehne. Sprach's, da lösten sich ihm im Nu das Herz und die Knie. Fahren ließ er den Speer und ging in die Hocke, die beiden Arme öffnend. Achilleus zückte das Schwert nun, das Scharfe, hieb ihn am Hals aufs Schlüsselbein und das doppelt geschliffene Schwert tauchte gänzlich in ihn. Der lag kopfüber am Boden, hingestreckt, auslief das dunkle Blut und benetzte die Erde. Aber Achilleus ergriff ihn am Fuß und warf in den Fluss ihn, und frohlockend sprach er zu ihm die gefiederten Worte: »Da liege nun bei den Fischen. Die werden dir von der Wunde ohne Mitleid das Blut ablecken. Es wird dich die Mutter weder aufbahren noch beklagen, sondern Skamandros wird dich, der Wirbelnde, tragen in des Meers breite Mulde. Und es springt mancher Fisch im Gewoge, schnellt auf zu dem schwarzen Wellengekräusel, zu fressen vom hellweißen Fett des Lykaon. Hol euch der Tod, bis wir zur heiligen Ilios kommen, ihr in panischer Flucht und ich hinterdrein euch ermordend. Euch wird selbst der Fluss nicht, schön strömend mit silbernen Wirbeln, beistehen, dem ihr zahlreiche Stiere opfert seit jeher und einhufge Pferde lebend versenkt in die Wirbel. Aber auch so geht zugrunde in üblem Geschick, bis ihr alle Patroklos' Tötung gesühnt mir habt und das Leid der Achaier, die bei den schnellen Schiffen ihr Tod schlugt, als ich nicht da war.« So sprach er. Da ergrimmte der Fluss noch wilder im Herzen, und er brütete im Gemüt, wie dem edlen Achilleus Einhalt er täte im Morden und schützte die Troer vor Unheil. Peleus' Sohn sprang indessen mit weithin schattender Lanze auf den Asteropaios zu, voller Drang, ihn zu töten, Pelegons Sohn, den der breit dahinflutende Axios einstmals mit Periboia gezeugt, Akesamenos ältester Tochter, denn mit ihr hatte gepaart sich der Fluss mit den wirbelnden Tiefen. Gegen den stürmte Achilleus, der trat aus dem Fluss ihm entgegen, in den Händen zwei Speere, und Kraft legte ihm in die Sinne Xanthos, da um die im Kampf getöteten Männer er zürnte, die in der Strömung Achilleus mordete ohne Erbarmen. Als die los aufeinander Marschierenden jetzt sich genähert, da sprach als erster zu ihm der fußschnelle, edle Achilleus: »Wer und wes Vater bist du, dass du wagst, mir entgegenzutreten? Nur unglücklicher Söhne begegnen sonst meiner Kampfwut.« Und des Pelegon, strahlender Sohn, gab da ihm zur Antwort: »Mutbeseelter Pelide, was forschst du meinem Geschlecht nach? Aus dem schollenreichen Paionien komm ich, dem fernen, Männer anführend, Paioner mit ragenden Lanzen. Dies ist mir jetzt der 11. Tag, seit ich nach Ilios herkam. Doch mein Geschlecht entstammt dem breiten Axios-Strome. Axios, schönstes Wasser lässt quellen er über die Erde, der den Pelegon zeugte, den Lanzenberühmten, von dem's heißt, dass er mein Vater sei. Auf zum Kampf jetzt, stolzer Achilleus!« So sprach er drohend. Der göttergleiche Achilleus erhob da seine pelische Esche, der Heros Asteropaios, beidhändig wie er war, schoss darauf zwei Speere auf einmal, und mit dem einen Speer traf er den Schild, doch durchbrach er nicht den Schild, denn ihn hemmte das Gold, die Gabe des Gottes. Mit dem anderen ritzt er den Ellenbogen des rechten Arms, und hervorschoss das dunkle Blut, und es bohrte der Speer sich hinter ihm in die Erde, voll Gier am Fleisch sich zu sättgen. Aber als zweiter schoss ab die gerade fliegende Lanze gegen Asteropaios Achilleus, voll Drang, ihn zu töten. Den verfehlte er zwar, und er traf nur das ragende Ufer, und er bohrte die Lanze ins Ufer hinein bis zur Hälfte. Doch der Pelide zückte sein scharfes Schwert von der Hüfte und sprang auf ihn voller Wut. Indes der vermochte Achilleus Lanze nicht aus der Böschung zu ziehen mit der kräftigen Rechten. Dreimal ließ er sie, strebend heraus sie zu ziehen, erzittern. Dreimal erschlaffte die Kraft. Das vierte Mal wollte mit Mut er biegen und brechen den eschenen Speer des Ajakos Enkels, aber von nah nahm Achilleus zuvor mit dem Schwert ihm das Leben. Denn er schlug in den Bauch ihn beim Nabel, und alle Gedärme quollen heraus auf den Boden, und dunkel umfing ihm die Augen, während er röchelte. Aber Achilleus sprang auf die Brust ihm, nahm ihm ab seine Rüstung und sprach mit prahlender Häme: »Liege nur so! Ja, schwierig ist es, mit des starken Kronion-Söhnen im Kampf sich zu messen, selbst wenn man entstammt einem Flusse. Sagtest du doch, du seist vom Geschlecht eines mächtigen Flusses, ich aber rühm mich zu sein vom Geschlecht des großen Kroniden. Denn mich zeugte der vielen Myrmidonenbeherrscher, Peleus, Ajakos Sohn, und Ajakos stammte von Zeus her. Drum ist stärker Zeus als die meerwärts rauschenden Flüsse und stärker wiederum Zeus Geschlecht als das eines Flusses. Auch bei dir ist ein großer Fluss, wenn er irgend dir helfen könnte. Doch unmöglich ist's, mit Zeus Kronion zu kämpfen, dem selbst Achilleus sich, der Mächtige, nicht gleichstellt, noch die große Kraft des tiefen Okeanos-Stromes, dem doch alle Ströme und alle Fluten des Meeres und alle Quellen und all die tiefen Brunnen entfließen. Aber auch dieser fürchtet den Blitz des großen Kroniden und den furchtbaren Donner, wenn er vom Himmel herabkracht.« Sprach es und zog heraus aus der Böschung die eherne Lanze, den aber ließ er dort, nachdem er geraubt ihm sein Leben, liegen im Sand, wo dunkles Wasser den Leichnam umspülte. Über den machten geschäftig sich her die Aale und Fische, die daran knabberten und das Fett von den Nieren ihm zwackten. Er aber setzte nach den Paionern, den Kämpfern zu Wagen, die noch am wirbelnden Fluss entlang auf der Flucht sich befanden, seit sie gesehen, dass der Beste von ihnen in wuchtigem Zweikampf unter Achilleus Händen und Schwert war gewaltsam bezwungen. Dann erschlug er Thersilochos gleich, Astypolos, Mydon, Mnesos, Thrasios auch und Aineos und Ophelestes. Und nun hätte noch mehr Paioner getötet Achilleus, hätt da der tiefe wirbelnde Fluss nicht im Zorne gesprochen, in eines Mannes Gestalt und aus wirbelnder Tiefe gerufen: »Übergewaltig, Achilleus, bist du, tust im Übermaß Schlimmes vor allen Männern, denn stets helfen dir die Götter persönlich. Wenn Kronos Sohn dir die Troer gab, sie all zu vernichten, treib sie heraus doch aus mir und verüb in der Ebene die Frevel, denn voll von Leichen sind mir bereits meine lieblichen Fluten und ich kann nicht mehr die Strömung ergießen ins göttliche Salzmeer, eingeengt durch die Leichen, so tötest du gänzlich verheerend. Hör endlich auf! Entsetzen erfasst mich, Gebieter des Kriegsvolks!« Ihm erwiderte drauf und sagte der schnelle Achilleus: »So soll es sein, zeusgenährter Skamandros, wie du gebietest. Aber ich lasse nicht ab, die trotzigen Troer zu töten, bis ich zur Stadt sie gedrängt und versucht mich habe an Hektor, Mann gegen Mann, ob er mich bezwingen wird oder ich ihn.« Sprach es und stürmte nach den Troern gleich einem Daimon. Und da sprach zu Apollon der Fluss mit den wirbelnden Tiefen: »Nein doch, nicht einmal du, Silberbogner, Zeus Sprössling, beachtest des Kronion Beschlüsse, der dir gar dringlich geboten, beizustehen und zu helfen den Troern, bis dass dann der Abend, der spätsinkende, kommt und die schollige Flur überschattet.« sprach's, und der speerberühmte Achilleus sprang in den Strudel, von der Böschung sich schwingend. Der Fluss, im Wogenschwall tosend, stürmte heran, alle Wasser im Wirbel entfesselnd, und stieß die vielen Toten, die reichlich ihn füllten, erlegt von Achilleus. Diese warf er stiergleich brüllend heraus auf das Trockne. Aber die Lebenden rettete er in der prächtigen Strömung, hielt sie bergend versteckt in den Wirbeln, den tiefen und großen. Furchtbar strudelnd stieg um Achilleus empor jetzt die Woge, und in den Schildfallen stieß ihn die Strömung, dass mit den Füßen keinen Stand er mehr fand. Eine große Ulme ergriff er, eine schön gewachsene, und die, entwurzelt im Sturze, riss ganz auf die ganze Böschung und hemmte die prächtigen Fluten mit ihren dichten Ästen und überbrückte die Wasser, gänzlich hineingestürzt. Und der sprang hoch aus dem Wirbel und flog mit hurtigen Füßen eilends dahin durch die Ebene, angstverstört. Und nicht ließ ab der große Gott, nein, er schwang sich mit dunkel schwellender Flut ihm nach, daß dem edlen Achilleus Einhalt er täte im Morden und schützte die Troer vor Unheil. Peleus' Sohn aber stürmte davon, so weit wie ein Speerwurf reicht, mit der Stoßkraft des Adlers, des schwarzgefiederten Jägers, welcher zugleich der stärkste ist und der schnellste der Vögel, dem gleich stob er dahin. Es erdröhnte der eherne Panzer schrecklich über der Brust, und seitwärts unter ihm weichend floh er. Der folgte ihm hinterdrein, strömend mit lautem Getöse. Wie wenn ein Mann, der Gräben zieht, von der Schwarzwasserquelle zu den Gärten und Pflanzungen hin dem Wasser den Weg weist und mit der Hacke in den Händen freiräumt den Graben, und von dem drängenden Wasser werden sämtliche Kiesel fortgewälzt und schnell herniederrinnend strömt's rauschend auf dem geneigten Hang und holt selbst ihn ein, der's leitet. So erreichte immer die wogende Strömung Achilleus, so behende er war, denn Götter sind stärker als Menschen. Und so oft der fußschnelle, edle Achilleus daran ging, sich zur Wehr zu setzen und zu erkennen, ob alle Götter ihn trieben zur Flucht, die den weiten Himmel bewohnen, schlug ihm die große Woge des himmelentsprungenen Flusses obenher über die Schultern, doch sprang er dann hoch mit den Füßen in seiner Todesangst, denn es lähmte der Fluss ihm die Knie, strömte unter ihm reißend, grub unter den Füßen den Sand weg, und der Pelide klagte zum weiten Himmel hochblickend: »Vater Zeus, dass doch keiner der Götter den Mut fand, mich Armen aus dem Fluss zu retten, dann wollte ich auch Schlimmstes erdulden, aber kein anderer ist mir so schuld von den Himmelsbewohnern wie meine eigene Mutter, die mich mit Lügen betörte, denn sie verhieß, vor der Mauer der erzgepanzerten Troer würde ich zugrunde gehen durch Apollons schnelle Geschosse. Hätt mich doch Hektor erschlagen, der hier als tapferster aufwuchs, so hätt ein Tüchtger getötet, Tüchtgem die Rüstung genommen, nun aber war mir bestimmt, dem kläglichsten Tod zu erliegen, eingeschlossen im Strom, wie ein schweinehütender Knabe, den ein Wildbach fortreißt, von ihm durchwartet im Winter.« Sprach's. Da traten eiligst Poseidon und auch Athene dicht zu ihm hin, an Gestalt ganz ähnlich sterblichen Männern, faßten die Hand mit der Hand und sprachen bestärkende Worte. Unter ihnen begann der Erderschüttrer Poseidon: »Peleus Sohn, zittre nicht so sehr und lass dich nicht schrecken, denn zwei solche Helfer sind wir dir unter den Göttern mit des Zeus Rückendeckung, ich selbst und Pallas Athene. So ist es dir nicht beschieden, vom Fluss bezwungen zu werden, sondern der schwillt bald ab, du wirst es noch selber erfahren. Dir aber wollen verständig wir raten, Gesetz, du vertraust uns. Nicht eher lasse die Hände ruhen vom gemeinsamen Kampfe, ehe du Trojas Kriegsvolk in Ilios ruhmreiche Mauern hast gedrängt, wer nur immer entkommt. Hast du Hektor getötet, kehr gleich zurück zu den Schiffen. Wir geben dir Ruhm zu gewinnen. Also sprachen die beiden und gingen davon zu den Göttern. Er aber schritt, denn stark trieb ihn an der Götter Ermahnung, in die vom ausgetretenen Wasser geflutete Ebene. Und viele schöne Waffen im Kampf getöteter Männer schwammen dahin und Leichen, und hoch sprangen ihm seine Knie, wie er gegen die Strömung stapfte. Nicht hemmt ihn der breite strömende Fluss, weil große Kraft ihm verliehen Athene.